Bevor wir mit dem Talk um Kapitel 4 loslegen, habe ich noch eine wichtige Info. In letzter Zeit wurden einige meiner Videos gelöscht. Zum Stand dieser Aufnahme handelt es sich um die VOT-Lesung zu reiner Sexualität, die Lesung samt Kommentar zu den Hausmädchen-Stories und die Lesung samt Kommentar zu Sex im Mittelalter. Alles wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien. Auch nach Einspruch wurden diese Videos von YouTube nicht zurückgebracht. Da ich nicht weiß, was da noch kommt und ob die Existenz dieses Kanals darunter leidet, wäre ich euch verbunden, wenn ihr in die Beschreibung schaut und den dort verlinkten Zweitkanal abonniert, sodass es nahtlos weitergehen kann, sollten mir die YouTube-Richtlinien in den Rücken fallen. Außerdem ist dort ein Link zu meinem Twitter-Account. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dort folgen, dann kriegt ihr alles Neue sofort mit. Darüber, wie ich die gepurchten Videos zurückbringe, mache ich mir Gedanken. Ihr werdet das dann bei Zeiten mitkriegen. Außerdem gab es Edzardler Beschwerden, dass die Hau-Ab-Übergangssound nicht so cool waren. Ich versuche es in dieser Besprechung mal mit etwas dezenterer Meinung dazu dann gerne in die Kommentare. So, Edzardler aber zu Kapital 4. Beim letzten Mal haben sich Caroline und Rainer etwas näher kennengelernt. Wir haben von Rainers Bisexualität erfahren und wie diese zustande gekommen ist. Außerdem ist es natürlich nochmal zur Sache gegangen. Was sollte ein Kapital aus des Trägers Feder auch ohne sexuelle Handlungen sein? Naja, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass diese Späßchen im heutigen Kapitel nicht vorkommen. Also starten wir am besten direkt rein. Kapital 4. Als sie Carolines Auto in die Garage gefahren hatten und ins Haus gingen, lief Caroline nackt vor ihm her. Im Schlafzimmer bückte sie sich nach ihren Schuhen, die sie fürs Autofahren kurz angezogen hatte. Kaum hatte sie das getan, konnte Rainer sich nicht mehr zurückhalten. Er legte eine Hand je links und rechts auf ihren geilen Arsch, hielt sie fest und schob sich direkt in ihre geile Muschi. Es war herrlich. Sie war richtig warm und feucht und sie stöhnte laut wegen dem unerwarteten Übergriff. Allerdings wehrte sie sich nicht, sondern schien es eh noch zu genießen. Das Eindringen in ihre feuchte Spalte war tief und heftig. Noch während der in sie eindrang, wollte sie ihn warnen, doch er war so stark und schnell, dass sie nur ein Stöhnen herausbrachte. Sie spannte ihren Beckenboden, als er in sie erneut eindrang. Sie wurde dadurch so eng und fühlte sich so geil an, dass er beim zweiten Stoß schon abspritzte. 2-3 Stöße und er wollte sich aus ihr zurückziehen, als sie sagte, »Wenn du ihn jetzt rausziehst, werde ich dich bestrafen.« Verwirrt bewegte er sich nicht mehr. »Wie bestrafen?« Was meinte sie damit? Mal abgesehen von der Rainer-Winkler-Standardabweichung von der deutschen Syntax und den immer noch fehlenden Satzzeichen, zeichnet der mädelfränkische Schriftsteller ein übergriffiges Bild seiner selbst. Der Protagonist gönnt sich Caroline ohne Nachfrage wieder so richtig durch. Der frühe Samenerguss, der ja immer ein Problem in Rainers Geschichten darstellt, kommt auch hier wieder zum Tragen. Es muss sich trotz der wahrscheinlichen Jungfräulichkeit des Autoren um ein tiefes, verarbeitungswürdiges Trauma handeln. Sie bewegte sich von ihm weg und er drohte aus ihr herauszurutschen. Schnell stieß er tiefer in sie. Ein leises Wimmern von ihr, dann zog sie ihn aus sich heraus, ohne dass er es verhindern konnte. Er sah sie triumphierend lächeln. Als sie sich umdrehte und mit einer Hand über ihre feuchten Schenkel und ihre Muschi streichelte, aus der sein Samen herauslief, sagte sie, »Hatte ich dir nicht gesagt, ich würde dich bestrafen, wenn du mich verlässt?« Er schluckte. Sie schob einen Finger in sich, was sie leicht aufstöhnen ließ. Dann zog sie ihn wieder heraus. Er war voller Sperma und ihrer eigenen Nässe. Sie drückte sich an ihn, sein Glied streifte ihre Scheide. Dann schob sie ihm den Finger in den Mund. Er schmeckte nach ihr und sich selbst. »Saug!« Er tat es und schmeckte sowohl sich als auch sie. Ihre Brüste drückten sich an ihn und er spürte, wie sie ihre Hüfte bewegte und so sein Glied immer wieder über ihre feuchte Scheide bewegte. Er spürte die Schamlippen und sogar kurz die Öffnung, aber bevor er wieder in sie eindringen konnte, bewegte sie sich so, dass er nur mit der Eichel kurz darin eindrang und wieder herausrutschte. Er gab einen etwas frustrierten Laut von sich. Sie sah ihn lächelnd an. »Was ist los? Frustriert, weil ich dich nicht eindringen lasse?« Er nickte zögernd. »Nun, deine Strafe muss sein.« Caroline bestraft den Jungen vom Schauerberg jetzt wegen seines vorzeitigen Samenergusses. Eine Frage, die ich mein Leben lang wohl nicht beantworten können werde, ist, warum immer wieder irgendwelche Personen in den Winkler-Geschichten wimmern, wenn sie Sex haben. Weiß der Winkler überhaupt, was Wimmern ist, oder ist das für ihn ein äquivalentes Füllverb wie lächeln, zuckeln, posieren und stöhnen? Hauptsache, die Charaktere tun irgendwas und das Ogerhirn kriegt die Vorstellung dessen rausgerendert. Sprachlich gelungen ist das frustrierte Laut von sich geben Moment. Also nicht. Mal gucken, ob die Charaktere noch beginnen, Laute der Erregung von sich zu geben oder Gesichtszüge der Freude zu zeigen. Sie wiederholte die Bewegung und küsste ihn dabei. Sie stöhnte, als seine Eichel erneut ein Stück in sie eindrang und wieder vor einem tiefen Eindringen abrutschte. Auch er stöhnte auf und spürte ein Ziehen im Glied. Sie wiederholte die Bewegung und spielte mit ihrer Zunge an seiner. Immer wieder dachte er, er würde gleich in die eindringen, doch er wurde immer wieder enttäuscht. Er spürte, wie das Ziehen stärker wurde und dachte schon, er würde jeden Moment kommen. Sie ließ ihn, als sie spürte, wie weit er war. Etwas tiefer in sie eindringen und bewegte sich dann, dass er wieder herausglitt. Als sie es spürte, dass er unruhig wurde, hörte sie auf, ihn zu küssen, und die Bewegung ließ sie bleiben. Nachdem sie sich sicher war, dass er nicht kommen würde, fing sie von vorne an. Sicher, Rainer hätte das Ganze leicht beenden können, indem er sie einfach hochhob und auf seinen Schwanz wieder absenket, so dass sie sich mit ihrem eigenen Gewicht aufspießte. Kurz zog er das auch in Erwägung. Ließ es es dann aber aus zwei Gründen bleiben. Grund eins war, dass das sicher ein geiler Fick werden würde, der sicher auch ihr gefallen würde. Aber er fürchtete, dass sie danach gehen würde und das wäre dann mit der Sexfreundschaft. Grund Nummer zwei. Es war anstrengend und unbefriedigend, wie sie ihn nicht kommen ließ, aber es war auch unglaublich geil und enorm befreiend, wie er seit dem Wichsen am Pool mit ihr wusste. Wenn er so etwas dafür ertragen musste, war es ebenso. Er ahnte allerdings nicht, dass sie ihn an diesem Abend nicht zum Höhepunkt kommen lassen wollte. Nach, wie es ihm vorkam, einer Ewigkeit, löste sie sich von ihm und legte sich aufs Bett. Völlig erschöpft und frustriert ließ er sich neben sie aufs Bett fallen. Sie öffnete die Beine, sah ihn herausfordernd an und lächelte. Er legte sich zwischen ihre Beine und wollte gerade in sie eindringen, als sie den Kopf schüttelte. Er sah sie frustriert an. Sie lag vor ihm mit ihren schönen Brüsten und den steilen Nippeln. Ihre Scheide kurz vor seinem Schwanz, feucht, zuckend und offen. Er müsste nur zustoßen. Carolines Bestrafung geht natürlich noch weiter und der Notgeilheitslord wird immer spitzer. Außerdem hat er schon wieder eine Feuerwehrschlauchladung in der Pipeline, die er nur zu gern ablassen würde. Aber die Caroline Mulle scheint das so nicht zu dulden. Rainer macht sich dann noch Gedanken, dass die Alte einfach verschwinden würde, wenn er sie ficken würde, beziehungsweise sie von ihrem eigenen Gewicht aufgespießt würde. Was ist das bitte für eine Formulierung? Da eröffnen sich in meinem Geist unfreiwillig Bilder der Zubereitung eines Spanferkels oder so. Was zur Hölle? Mach es mit deiner Zunge. Wenn du es gut machst, darfst du mich noch einmal mit deinem Schwanz ficken. Er grinste. Sie liebte es offensichtlich, ihn zappeln zu lassen. Aber jetzt hatte er einen kleinen Vorteil. Er hatte zwar noch keine Frau mit dem Mund befriedigt, war aber beim Blasen, wie ihm viele Kerle gesagt hatten, ein Naturtalent. Sicher, es würde hier etwas anders sein, aber genau wie beim Blasen musste sie eine Stelle haben, an der sie besonders empfindlich war und die meiste Lust empfand. »Warum grinst du denn so frech?« Er versteckte sein Grinsen schnell. Sie wirkte unsicher, als ob sie ahnte, dass sie ihm eine Aufgabe gestellt hatte, die er seiner Meinung nach hervorragend bewältigen könnte. »Ach nichts, ich wollte nur immer schon eine Frau mit dem Mund zum Höhepunkt bringen, Edzardler.« Sie sah ihn selbstsicher an. »Wenn du das schaffst, darfst du mich die ganze Nacht so oft du willst nehmen.« Er schluckte. »Das musste doch zu schaffen sein.« Sie würde aber sicher versuchen, ihren Orgasmus hinauszuzögern, damit er es nicht schaffen konnte. Er kniete zwischen ihren Beinen. Er legte zuerst die Hände links und rechts an ihre Seite, beugte sich vor, um sie zu küssen, wobei seine Eichel wieder in sie hineinglitt. Er spürte, wie sie ihn nur bereitwillig aufnehmen wollte. Er küsste sie lange und intensive. Als er seine von ihren Lippen löste, atmete sie schwer. Er lächelte. »Ich hoffe, du bist bereit.« Wir stehen vor einem Oralsex-Exzess und... Hier ist Rainer natürlich gut drin. Was auch sonst. Narzissmus kickt, die Saunamännchen sagen, er sei ein Naturtalent und wie wir in den Hausmädchen-Stories erfahren haben, sitzt die Vagina bei Männern etwas höher als bei Frauen. So schwer wird's also nicht sein. Wegen der Selbstsicherheit des im zuvor gelesenen Kapitels noch sehr schüchternen jungen Mann verliert die Mulle ihre Selbstsicherheit. Wunderbares Storytelling. Sie sah gar nicht mehr so selbstsicher aus. Er wollte sich aus ihr zurückziehen, als sie versuchte, mit ihren Beinen ihn tiefer in sich zu schieben. Er spürte, wie sie vor Verlangen nach ihm zuckte. Aber dieses Mal war er darauf gefasst und nahm ihre Beine mit den Händen, um sich von ihr zu lösen. »Du sagtest, Strafe muss sein, und du hast recht. Ich habe dich zu früh verlassen, und nun darf ich erst nach meiner Strafe zurückkehren.« Er war dabei, den Spieß umzudrehen. Frech grinsend zog er sich aus ihr heraus. Nun war sie es, die frustriert stöhnte. Zugegeben, es kostete ihn all seine Willenskraft, nicht hier und jetzt wild über sie herzufallen. Allerdings freute er sich schon lange darauf, eine Frau nur mit seiner Zunge und den Fingern zum Höhepunkt zu bringen. Wenn er dafür auf sein jetziges Vergnügen verzichten musste, um danach Größeres zu genesen, so war es ebenso. Er rückte zurück, dabei ließ er seine Hände an der Innenseite ihrer Oberschenkel hinabwandern. Es roch bereits ihr Verlangen. Er legte seinen Mund auf ihre Beine und küsste sich von ihrem rechten Knie hinab. Er spürte mit jedem Kuss, den er näher kam, ihre Hitze mehr. Als er schließlich zu der Stelle kam, wo sich ihre Beine vereinten, nahm er seine Zunge und streichelte sanft um ihre feuchte und zuckende Scheide. Sie bewegte sich. Anscheinend war ihre Selbstbeherrschung nicht so enorm, wie sie geglaubt hatte. Oder aber seine Berührungen waren zu intensiv. Was auch immer ihre Ungeduld hervorrief, jetzt hatte er die Macht über sie. Er öffnete sie leicht mit den Fingern, was sie aufstöhnen ließ. Sie hob ihm das Becken entgegen und er lächelte. Er ließ seine Zunge von unten nach oben über ihre Öffnung hinauf zum Kitzler und wieder zurückwandern. Er schob sanft einen Finger in sie und zog ihn wieder heraus. Sie zuckte und wimmerte. Er nahm den nun nassen Finger und liebkoste damit ihren Kitzler, während er seine Zunge langsam tief in sie gleiten ließ. Er spürte, wie sie sich zurückzuhalten versuchte. Aber sie war verdammt nahe dran. Er lächelte. Er wusste etwas, was er ausprobieren wollte. Er drehte die Hand so, dass sein Finger auf ihre Bauchdecke zeigen würde. Seine Zunge glitt aus ihr und sie entspannte sich ein wenig, als er die Berührung abklingen ließ. Aber sie entspannte sich wieder, als er mit der Zunge ihren Kitzler streichelte. Wieder versuchte sie nach kurzer Zeit zu verhindern, dass sie kam. Die magischen Zungen- und Fingerkünste des Winklers werden jetzt ausgepackt. Fast so magisch wie der Witcher, nur nicht so stoisch. Zumindest wurde das redundante Lächeln jetzt gegen redundantes, freches Grinsen ausgetauscht. Schlechte Abwechslung ist besser als keine Abwechslung, muss sich der Autor im Schreibprozess wohl gedacht haben. »Dieses Mal nicht«, dachte er sich grinsend. Er ließ den Finger in sie gleiten, sie stöhnte leise und ihre Anspannung begann so stark zu werden, dass das, was er versuchen wollte, sie unter Garantie zerspringen lassen würde und sie dadurch erlösen. Er bewegte seinen Finger ein Stück nach oben. »Nein!« Sie schrie in einem stöhnenden Orgasmus, als er mit den Fingern ihren G-Punkt berührte und darüber streichelte. Seine Hand wurde augenblicklich nass, als sie kam. Sie war so nass und ihr Orgasmus war so stark, dass sein Finger aus ihr rutschte und sein ganzer Arm angespritzt wurde. Sie stöhnte und schrie seinen Namen. Er erschrak bei der Heftigkeit ihres Orgasmus. Dia atmete schwer und sackte, als ihre Ekstase nachließ, in den Kissen zurück. Er betrachtete sie. Von seinen Fingern tropfte die Erregung und das Lacken war nass. Er lächelte sie. Nie hatte er gedacht, dass er eine solche Wirkung auf sie haben würde. Er küsste sie noch einmal auf die Muschi, was sie zusammenzucken ließ. Es schien, als sei sie gerade so empfindlich, dass es kaum einer großen Anstrengung bedarfen würde. Er lächelte und ihr Atem ging einmalig ruhiger, als er sich neben sie legte. Er küsste sie und streichelte ihre Brust, ihren Bauch und ihre immer noch nasse Muschi. Der wahre Gentleman-Lord küsst der Mulle nochmal aufs Geschlechtsteil, nachdem er sie zur befreiendsten Ekstase ihres Lebens geführt hat. Und ja, liebe Frauenwelt, genau so würde der Autor mit euch verfahren, wenn ihr über euren Schatten springen und zum Schauerberg pilgern würdet, um euch vom Fickmeister positionieren zu lassen. Also, zumindest vermute ich, dass er diese Botschaft ganz subtil vermitteln will. Nach etwa 3 Stunden wachten sie auf. Er sah sie an, sie hatte die Augen noch geschlossen. Er sah über sie auf die auf dem Nachttisch stand. Es war 20:10 Uhr. Sein Magen knurrte leise und sie regte sich. Sie lagen nackt unter der Decke. Er spürte, wie sie nach ihm zu greifen schien. Er küsste sie. »Hast du Hunger?« Sie nickte verschlafen. Sie sah auf die Uhr. »Wie lange haben wir geschlafen?« »Nicht so lange. Ich denke ein paar Stunden. Zwei, vielleicht drei.« Sie streckte sich mit den Armen über den Kopf und ihre Brust sah unter der Decke hervor. Er legte eine Hand drauf. »Ich hoffe, du weißt, was du mir jetzt versprochen hast.« Sein Schwanz wurde bereits härter. Sie erstarrte mitten in der Bewegung. Sie murmelte irgendwas. »Ich dachte, du magst es nicht, wenn man was vor sich hin murmelt.« Er drehte sie zu sich und verpasste ihr einen kleinen Klaps auf den Hintern. »Stimmt, lass uns was essen und dann löse ich mein Versprechen ein.« Sie küsste ihn, während er ihren Hintern streichelte. Als sie sich anzog, fragte sie, was er zu essen da habe. »Wir haben Sonntag, da bestelle ich oder gehe essen, zumindest für gewöhnlich.« Sie sah ihn an. »Du hast nichts zu essen im Haus?« Er schüttelte den Kopf. »Ich kaufe nur Montag ein und auch nur, was ich innerhalb einer Woche essen kann. Ich mag keine eingefrorenen Sachen und ich mag auch nicht, wenn Essen schlecht wird. Dafür gibt es zu viele, die Hunger leiden.« Sie nickte. »Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die in einem Bett geschlafen, das die Mulle vorher klitschnass gesquirtet hat. Stell ich mir richtig angenehm vor. Bei Rainer squirtet übrigens jede Frau immer Fontänen, so wie er halt beim Orgasmus auch Fontänen abspritzt. Man könnte aus Rainer und einer beliebigen Mulle einen pompösen Springbrunnen machen. Egal. Der Autor stellt sich hier selbst als den Typen dar, der kein tiefgefrorenes Essen isst und auch nicht mag, Lebensmittel wegzuschmeißen. Wenn ich meinen 90-Euro-Einkauf an einem Tag wegfressen würde, bräuchte ich auch nichts Tiefgefrorenes, wa? Aber Rainer isst auch keine Burger, eigentlich keine Butter, eigentlich keine Hotdogs. Aber ab und zu kann man mal die Fertigburger aus der Rewe reinstopfen. Wenn Butter auf Stulle, dann richtig. Und die Hotdog-Maschine auf der Wunschliste braucht er nur für sein Video. Alles klar. »Ich habe nicht viele Klamotten dabei. Wohin wollen wir gehen?« Er sah sie überrascht an. »Du willst lieber ausgehen?« Sie nickte lächelnd. Da wurde ihm klar, warum. Offenbar dachte sie, er würde sie ja nicht anfassen, wenn sie in der Öffentlichkeit waren. Tja, damit wird sie sich täuschen. Nach spätestens ihres letzten Orgasmus war seine letzte Schüchternheit verschwunden. Das hatte sie offenbar aber noch nicht bemerkt. Er ging auf sie zu, nahm sie in den Arm, küsste sie und ließ seine Hand ihren Rücken hinuntergleiten. Er schob sie in ihren Slip und gleitete mit seinen Fingern leicht in sie. Sie keuchte und wurde augenblicklich feucht. »Du hast deine Schüchternheit abgelegt«, sagte sie keuchend. »Auch schon gemerkt.« Er lächelte sie an und sie wusste, ein Ausflug mit ihm würde ihn nicht aufhalten. Andererseits fand sie die Vorstellung, wie er in ihrem Wagen oder auf einer Toilette fickte, überaus erregend. Er ließ sie los. »Also, wohin wollen wir? Worauf hättest du Lust?« Sie überlegte. »Wie wäre es mit Burgern?« Überrascht drehte er sich um. »Was ist? Glaubst du, ich mag sowas nicht?« »Naja, als Zadler, ich mag sie nicht.« Er überlegte, als sie ihn überrascht ansah. »Ich habe aber eine Idee, wo wir hingehen können.« Sie zogen sich an und machten sich auf den Weg nach unten. Sie bestand darauf zu fahren, also nahm er eine Fernbedienung für das Tor mit. In seinem Auto war sie eingebaut. Als er ihr Auto mit großen Augen genauer betrachtete, reichte sie ihm die Schlüssel. »Willst du fahren? Ich wollte nur mit meinem Auto fahren, damit du deinen Sprit schonen kannst.« Er nahm die Schlüssel und grinste. »Das wäre kein Problem gewesen, aber ich hätte tanken müssen.« Sie lächelte. »Tja, der ist voll, da kannst du also richtig Gas geben.« Plötzlich war er sich nicht mehr so sicher, ob sie noch über das Auto redeten. Wow, was sage ich, hier kommt das Ich-mag-keine-Burger-Narrativ durch. Aber egal, ich finde es ein wenig witzig, dass Caroline etwas Angst zu haben scheint, dass Rainer auch in der Öffentlichkeit übergriffig wird. Ich würde ihr raten, möglichst schnell das Weite zu suchen. Ach nee, der Heartbreaker fickt ja so gut. Naja, immerhin kann Rainer jetzt mit Carolines Rolls-Royce oder was auch immer sie für eine Luxusblechkiste fährt, über mittelfränkische Landstraßen heizen. Oder meinte Caroline mit vollem Tank und richtig Gas geben gar nicht das Auto? Ich bin der Zadler, der Rainer. Rainer mit AI, ganz wichtig. Und der Zadler, ich spreche durch die Blume über Sex, auch wenn es ein wenig Sinn macht, wie ich das der Zadler formuliert habe, aber egal. Hatte sowieso nur eine Hand freie Zadler beim Schreiben, ne? Wie auch immer, das war's schon wieder mit Kapital 4. Viel ist nicht passiert, außer eine Charakterentwicklung im Turbo-Modus. Naja, sofern man das Entwicklung nennen kann. Vom schüchternen Idioten zum dominanten Part in wenigen Stößen. Sehr realitätsnah. Aber Rainer scheint sich sein Geschreibsel selbst zu glauben. Und was lässt in uns Zweifel erwachen, es nicht zu tun? Schreibt mir eure Gedanken zu Kapital 4 gerne in die Kommentare. Hier noch ein kleiner Reminder zu der Sache mit dem Zweitkanal und dem Twitter-Link, alles in der Beschreibung. Inshallah wird dieser Kanal aber hier bestehen bleiben. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Salamat.